Restliche Zweifel, ob man als gut lutherisch diese im Grunde pfäffischen Zuwendungen annehmen dürfe, zerstreute Dach, in dem ihr Gryphius, schließlich auch Rist und Gerhard, mit Hinweisen auf des verehrten Opitz katholische Dienstfertigkeit überzeugte. Der selige Boberschwan sei allzeit als Ireniker im Sinne des hochgelehrten Grotius und als Schüler des seligen Lingelsheim für die Freiheit der Konfession und gegen jegliche Ausschließlichkeit angetreten. Ach, möge der Friede auf diese Weise geraten, dass Lutheraner bei Katholiken und Katholiken bei Lutheranern und Calvinisten speisen dürften, desgleichen Lutheraner und Calvinisten an einen Tisch. Ihm jedenfalls lasse auch ein katholisches Ferkel das Wasser im Munde zusammenlaufen. Da rief schon die Wirtin, es könne angeschnitten werden. Das Treffen in Telgte, 15. Kapitel. Endlich, rief Gräflinger und schüttelte sein schwarzes, über die Schultern ringelndes Haar. Mit Laurenberg war Rist sicher, sich diesen Braten verdient zu haben. Doch neben Logau sorgte sich Czepko, es habe womöglich der Teufel die drei Spießfeuer entfacht. Birken wollte den bisherigen Mangel mit Fleiß ausgleichen. Das versprach er dem stillen Schäffler, dessen Blick bei den Mägden war. Mit wölfischem Hunger drängte sich Moscherosch zwischen Harsdörfer und dessen Verleger. Als Gryphius mit seinem geräumigen Magen prahlte, erinnerte ihn Hoffmannswaldau an die Vergänglichkeit aller Gaumenfreuden. Dem Erschlings noch immer wunden Schnäuber fiel es schwer, bei so viel Zungenspaß ohne Ärgernis zu sitzen. Der alte Weckerlin wollte sich vorrätig eine Gänsebrust ins Tuch schlagen und riet Gerhard zu ähnlicher Vorsorge. Doch an Zesen vorbei, der Hellsichtigen die Spießbratenfeuer vernarrt blieb, drohte Gerhard der Versammlung in seinem Tischgebet jedermann Mäßigung aufzuerlegen. Aber Dach, der neben sich seinen Albert hatte, sagte, heute werde der junge Birken für alle laut beten. Albert blickte sich suchend um, fragte den Kaufmann Schlegel, der gab die Frage über Elzeviren an den Verleger Mülben weiter, worauf sie sich, bis sie bei Buchner ankam, selbst beantwortet hatte, Schütz fehlte bei Tisch. Woher ich das alles weiß? Ich saß dazwischen, war dabei. Mir blieb nicht verborgen, dass die Wirtin Libuschka eine ihrer Mägde in die Stadt schickte, etliche Dirnen für die Nacht anzuwerben. Wer ich gewesen bin? Weder Logau noch Gelnhausen. Es hätten ja noch andere geladen sein können. Neumark etwa, der aber in Königsberg blieb, oder Tscherning, den besonders Buchner vermisste. Als wer auch immer, ich wusste, dass die Fässerwein Messwein waren. Mein Ohr fing auf, was sich die kaiserlichen Musketiere beim Zerlegen der Gänse und Ferkel, beim Anschneiden des Hammel zuriefen. Ich hatte Schütz, kaum war er in den Hof getreten, des Aufwandes gewahr und Gelnhausens Zuhörer geworden, ins Haus zurück, die Stiege hoch, in seine Kammer steigen sehen. Ich wusste sogar, was niemand sonst wusste, dass in Münster, während im Telgter Brückenhof das Festmahl der deutschen Poeten begann, die bayerischen Abgesandten das Elsass an Frankreich verbrieften und dafür mit dem Versprechen der Kurwürde die Pfalz bekamen. Ich hätte weinen mögen über den Schacher, aber ich lachte, weil ich dabei sein, dazwischen sein durfte, während unter dem hessischen Baldachin nun schon im Abenddämmer die Kerzen im katholischen Kirchensilber angezündet wurden und sich unsere Hände verschränkten. Denn jetzt erhob sich Birken, der neben Schäffler saß, um, aus meiner Sicht halb verdeckt durch die Bronze des knebleinhohen Apollo, doch schön wie dieser, ein ganz und gar protestantisches Tischgebet zu sprechen. Lasset uns mit Jesu ziehen, in der Welt entfliehen. Von der Mitte des Tisches sprach danach stehend, die äußere Ems im Rücken, vor sich die gegen den Himmel eingedunkelte Stadt, zu allen noch einmal Simon Dach, obgleich das zugeschnittene Fleisch schon im Schlossporzellan dampfte. Womöglich, weil Birken zu düster und weltentrückt zu Tisch gebetet hatte, lasst uns töten, weil wir leben unser Fleisch, wollte der eher praktische Christ irdischen Zuspruch geben. Wenn selbst der Geist nicht allein vom Geist lebe, dürfe den Armen und stets am Rande lungernden Poeten getrost ein ordentlicher Happen zufallen. Deshalb wolle er Gelnhausen, dem Dank gesagt sei, nicht mehr mit weiteren Fragen nach dem Woher kommen, sondern es gut sein lassen, indem er hoffe, dass auf allem, was der Tisch überreich trage, Gottes Segen ruhe, bitte er die Freunde, dem nicht verwöhnten Gaumen Gutes zu tun, es gebe das nun beginnende Fest sattsam Vorgeschmack auf den endlichen Frieden. Sie langten zu, mit beiden Händen, andächtig aufgestützt, mit schlesischem, fränkischem, elbischem, märkischem, mit alemannischem Hunger. Desgleichen die Reiter, Musketiere, Hofköter, der Pferdeknecht, die Mägde und weitere Weiber, die aus der Stadt bestellt waren. Sie gingen den Gänsen, Ferkeln, dem Hammel ans Gebein. Auch was den Hammel gefüllt hatte, Blut- und Leberwürste, war auf den Tisch gekommen und hälftig bei den Feuern geblieben. In den Saft, der aus spitzen, rundgestutzten, gezwirbelten Bärten tropfte und fettigen Tellern stand, tunkten sie frisch gebackene Weißbrotstuten. Wie krustig die Haut der Spanferkel krachte. Es hatte das Wacholdergestrüpp als Zwischenzunder besonders dem Hammelgeschmack gegeben. Unruhig hin und her blieben allein die Wirten und Gelnhausen. Weiter trugen sie auf, in Milch mit Rosinen gedämpfte Hirse, Schälchen voller kandiertem Ingwer, Essiggurken, Pflaumenmus, schwere Krüge voller rotem Wein, trockenen Ziegenkäse und endlich den in der Küche abgekochten Hammelkopf, dem die Libuschka eine rote Rübe quer ins Maul gezwängt, den sie mit weißem Rundkräglein nach Herrenart gekleidet und mit einem Kranz aus Sumpfdotterblumen zum bekränzten Schafskopf gemacht hatte. Wie sie ihn auftrug, wirkte die Courage königlich und gab noch Würde dem aufgetragenen Haupt ab. Das ließ Witze zu. Der Schafskopf wollte verglichen werden. Ihm wurde in Jamben und Trochäen auf dreisilbigen Versfuß mit Buchnerschen, Daktylen in Alexandrinern, Schüttelstab, Binnenreimen und flink aus dem Stegreif gehuldigt. Gräflinger, indem er als gefoppter Hammel seine treulose Flora beklagte, die anderen mit politischen Anspielungen. Nicht leu, nicht ar, weil er so brav, des deutschen Wappen ziert ein Schaf, warf Logau hin. Moscherosch ließ des deutschen Wappentier nach hispanischen Manieren welcher Weise konversieren. Und Gryphius, der in sich hineinfraß, als wollte er die Welt vertilgen, reimte, indem er für ein Weilchen von eines Ferkels Vorderlauf abließ, alle Schaf, die Blöcken Frieden, werden ihn vom Metzger kriegen. Der Literaturmagister Augustus Buchner nahm die schnell gefundenen Reime hin, überhörte auch Cesens Hammel, Hammeln himmelwärts und bemerkte nur, er sei froh, dass der strenge Schütz dererlei Kunststücke nicht anhören müsse, worauf Dach überm Gänsebein, das er mit Pflaumenmus bestrichen hatte, erschrocken einhielt, der gleichfalls verschreckten Runde gewahr wurde und seinen Albert bat, in Eile nach dem Gast zu sehen. Ohne Überrock, auf dem Bett ruhend, fand der Domorganist den alten Mann in seiner Kammer. Sich knapp aufrichtend, sagte Schütz, es sei freundlich, dass man ihn vermisse, doch wolle er noch ein wenig ruhen. Die vielen neuen Eindrücke müssten bedacht werden. So die Erkenntnis, dass scharfer Klugsinn wie der des Logau keine Musik einlasse. Ja, ja, er glaube gerne, dass man im Hof heitere Stimmung sei. Es komme die Fröhlichkeit vielstimmig bis in seine Kammer und verlache Gedanken wie diesen. Wenn die Vernunft, wie er sie schätze, der Musik abträglich sei, also das Tonsetzen dem vernünftigen Wörtersetzen zuwiderlaufe, frage er sich, wieso dem Logau bei kühlem Kopf dennoch Schönheit gelinge. Der fette Albert möge so viel Spitzfindigkeit gerne belächeln und ihn einen verhinderten Juristen heißen. Ach, wäre er doch, bevor ihn die Musik ganz und gar hätte einnehmen können, beim Studium der Rechtslehre geblieben. Noch heute sei ihm die Marburger Zeit als Schule des Scharfsinns von Nutzen. Gönne man ihm ein wenig Zeit, durchschaue er das feinste Lügengespinst. Es fehle nur noch der andere Fadenschlag. Denn jener hergelaufene Stoffel, der freilich lustiger spinne als etliche der angereisten Poeten, lüge sich eine Welt zusammen, die ihre eigene Logik habe. Was? Wie? Der Vetter Albert sei immer noch treuen Glaubens? Dann wolle er dessen Einfalt nicht stören. Doch, doch, er komme noch auf ein Glas, später oder bald, niemand solle sich sorgen, getrost könne der Vetter gehen und fröhlich sein. Nur kurz, als Albert schon in der Tür stand, gab Schütz einen Nachtrag seiner versammelten Sorgen. Er nannte seine Dresdner Umstände elend. Einerseits hielt er die Rückkehr nach Weißenfels für wünschenswert, andererseits drängte es ihn, nach Hamburg und weiter nach Glückstadt zu reisen. Dort hoffte er Nachrichten vom dänischen Hof, die Einladung nach Kopenhagen zu finden. Opern, Ballette, heitere Madrigale. Laurenberg hatte ihm Hoffnung gemacht, der Thronfolger sei den Künsten gewogen. Jedenfalls trug er den zweiten Teil der Symphonie Sacra ausgedruckt bei sich. Der sei dem Fürsten gewidmet. Dann legte sich Schütz wieder, schloss aber nicht die Augen. Im Hof hörte man die Nachricht, dass der kursächsische Kapellmeister später für eine Weile kommen wolle, auf diese und jene Weise erleichtert. Einmal, weil der weit berühmte Gast nicht aus Ärger fernblieb, zum anderen, weil der strenge Gast nicht sogleich der mittlerweile fidelen, hier und da lärmigen Festtafel beisitzen wollte. Wir waren noch gerne ein wenig nur unter uns. Gräflinger und Schneuber hatten die drei Mägde der Wirten an den Tisch gewinkt und, nach Gelnhausens Zuspruch, noch einige Telch der Dirnen dazugerufen. Die Magd Elsabe saß Moscherosch auf dem Schoß. Vermutlich der alte Weckerlin hatte dem frommen Gerhard zwei übermäßig offenherzige Weiber an den Hals geschickt. Als sich die zierliche Magd Marie gerufen, zutraulich und wie altbekannt, an den Studenten Schäffler lehnte, saß der junge Mann bald spottübergossen. Besonders taten sich Laurenberg und Schneuber hervor, ob die Marie ihm die heilige Jungfrau ersetze, ob er vorhabe, durch solche Paarung katholisch zu werden und ähnliche Anzüglichkeiten, bis Gräflinger den beiden bayerisch kam und seine Fäuste zeigte. Woanders war Rist, dessen Predigerhände bei einer der Stadtdirnen auf Suche waren, durch Logau verletzt worden. Dabei hatte der Verkleinernde dem Rüstigen nur sagen wollen, dass bei so eifrigem Schatzheben kaum eine Hand für den Weinkrug frei bleibe. Darauf war Rist mit beiden Händen wieder gestisch und lautstark ausfällig geworden. Er nannte Logaus Witz ätzend, weil ohne gesunden Humor und weil nicht gesund humorig, nur ironisch und weil ironisch nicht deutsch und weil nicht deutsch von undeutscher Art. So kam es zu neuem Disput, bei dem die Mägde und Dirnen wie abgetan waren. Einzig nach den Weinkrügen griff man durstig, als über das Wesen von Ironie und Humor gestritten wurde. Logau stand bald für sich allein, weil mit Rist nun auch Zesen seinen verkleinenden Blick auf Dinge, Menschen und Zustände als zersetzend, fremd und nicht deutschstämmig, verwelscht, also ironisch nur abtat und wortwörtlich verteufelte. Denn darin einig nannten Rist und Zesen des immer hintersinnigen Logau zumeist doppelzeilige Kunststücke bloßes Teufelswerk. Warum? Weil die Ironie vom Teufel komme. Wieso vom Teufel? Weil sie welsch und deshalb des Teufels sei. Zwar versuchte Hoffmannswaldau, diesen deutschen Streit zu beenden, doch war sein Humor wenig dazu geeignet. Den alten Weckerlin belustigte das heimatliche Getöse. Zwar kaum noch wortmächtig, doch vom Wein bestärkt, griff mit Höllengelächter Gryphius ein. Als Moscherosch ein Wort zugunsten von Logau wagte, fielen Bemerkungen über dessen gewiss nicht maurischen und bei Gott nicht deutschstämmigen Namen. Laurenberg schrie das schlimme Wort aus dem Hinterhalt. Eine Faust schlug den Tisch, Wein schwappte über, Gräflinger roch die nahende Prügelei. Schon erhob sich Dach, um den Ausbruch der rohen Kraft, sein bisher respektiertes Schluss jetzt, Kinder, entgegenzusetzen. Da kam aus dem Dunkel Heinrich Schütz in Reisekleidung über den Hof und ernüchterte die Gesellschaft. Obgleich der Gast bat, sich nicht stören zu lassen, waren Humor und Ironie als Gegensatz sogleich wie fortgeblasen. Jeder hatte es nicht so gemeint. Die Mägde und Dirnen wichen zu den immer noch flammenden Spießfeuern aus. Buchner räumte den für Schütz vorgesehenen Sessel. Dach versicherte seine Freude über den spät aber doch noch kommenden Gast. Die Wirtin Libuschka wollte ihm heiß von den Hammelkeulen auflegen, Gelnhausen goss ein, doch Schütz aß und trank nicht. Stumm blickte er über den Tisch und dann zum Feuerplatz inmitten des Hofes, wo jetzt alle Musketiere und Reiter mit den Mägden und Stadtdirnen ihr Fest hatten. Ein mäßiger Pfeifer war unter den Musketieren. Zwei, dann drei Paare sah man vor und hinter dem Feuer in wechselnder Beleuchtung tanzen. Nachdem Schütz eine Weile die Apollo-Bronze und nur kurz die Silberleuchter besehen hatte, wandte er sich Gelnhausen zu, der immer noch mit dem Weinkrug neben ihm stand. Direkt ins Gesicht fragte er den Stoffel, weshalb der eine Reiter und der gerade tanzende Musketier, der dort am Kopf verletzt seien. Er wolle eine Antwort ohne Ausrede haben. Worauf alle am Tisch erfuhren, dass den Reiter ein Schuss gestreift und den Musketier ein Dragonersäbel, Gottlob, nur leicht blessiert hätten. Weil Schütz nachfragte, hörte man, dass es zwischen den Kaiserlichen des Gelnhausen und einem schwedischen Kommando, dessen Standort in Vechta sei, zum Treffen gekommen wäre. Aber man habe den fouragierenden Schwed in die Flucht geschlagen und dabei Beute gemacht, wollte Schütz wissen. Jetzt kam ans Licht, dass die Gänse, Ferkel, der Hammel von den fouragierenden Schweden grad einem Bauer abgeschlachtet worden waren, den, zugegeben, eigentlich Gelnhausen hatte besuchen wollen. Er kenne den braven Mann, den der Schwed leider ans Scheunentor gespießt hätte, noch aus jener Zeit, in der er als Jäger von Soest weit bekannt gewesen sei. Damals wäre er in seinem grünen Wams mit den Goldknöpfen überall. Schütz duldete kein Abschweifen. Schließlich kam heraus, dass sich das Kirchensilber, der knebleinhohe Apollo, die hessischen Zeltplanen, das Schlossporzellan, die Altartücher nebst Pflaumenmus, Messwein, kandiertem Ingwer, Essiggurken, Käse und Weizenstuten in einem erbeuteten schwedischen Planwagen gefunden hätten. Als wollte er seinen Bericht möglichst sachlich halten, erklärte Gelnhausen, man habe die Bagage umladen müssen, weil die schwedische Karosse bei der Flucht bis zur Radnabe in den Sumpf geraten sei. Wer ihm namentlich den Auftrag für diese Räuberei erteilt habe. So etwa sei die Weisung des Grafen von Nassau vermittelt durch die kaiserliche Kanzlei zu verstehen gewesen. Doch nicht Räuberei, sondern ein kriegsbedingtes Treffen habe das Umladen der Fourage zur Folge gehabt, ganz nach Order. Wie aufs Wort genau habe denn der Befehl geheißen, der ihm kaiserlich erteilt worden sei? Neben der höflichen Austragung gräflicher Grüße sei ihm leibliche Sorge für die versammelten Poeten anbefohlen worden. Hätte besagte Fürsorge unbedingt fouragieren, also diverse Spießbraten, Würste, zwei Fass Wein, kunstreiche Bronze und weiteren Aufwand bedeuten müssen? Nach gestriger Erfahrung mit der Küche der Wirten des Brückenhofes wäre die Weisung des Grafen, leiblich fürsorglich zu sein, nicht nahrhafter einzulösen gewesen. Und was den schlichten festlichen Rahmen betreffe, habe schon Platon, wie um den Krug überlaufen zu lassen, wollte Schütz noch von Stoffel wissen, ob bei der verruchten Räuberei außer den Bauern weiteren Personen zu Schaden gekommen seien. Und Gelnhausen klagte beiläufig, so viel ihm bei der Eile des Geschehens erinnerlich geblieben, seien dem Knecht und der Magd die schwedischen Manieren nicht wohlbekommen. Und sterbend habe sich die Bauersfrau um ihr Bübchen gesorgt, dass er, Gottlob, in den nahen Buschwald habe laufen, dem Greuel entkommen sehen. Dann sagte der Stoffel noch, er wisse eine Geschichte, die ähnlich traurig im Spessart beginne. Denn so sei es ihm als Bub ergangen. Knarren und Meuder seien grässlich verkommen, immerhin lebe er. Wolle Gott, dass dem westfälischen Buben gleich viel Glück in den Weg laufe. Danach sah die Festtafel wüst aus. Die gehäuften Knochen und Knöchlein, Weinlachen. Der vormals begrenzte, nun angefressene Hammelkopf, Ekel kam auf. Die runtergebrannten Kerzen, die sich verkläffenden Köter. Scheppernd höhnten die Baldachinschellen. Den allgemeinen Jammer stärkte die Laune der Musketiere und Reiter. Mit den Weibern am Feuer sangen, lachten und gröhlten sie ungetrübt. Erst ein Zuruf der Wirten machte den Sackpfeifer verstummen. Abseits erbrach sich der junge Birten. Die Herren standen in Gruppen. Nicht nur Schäffler, auch Czepko und der Kaufmann Schlegel weinten. Halblaut hörte man Gerhard beten. Der immer noch vom Wein benommene Gryphius torkelte um den Tisch. Logau versicherte Buchner, er habe dem Schwindel von Anfang an misstraut. Nur mit Mühe gelang es mir, Zesen zurückzuhalten, der ans Emsufer wollte, Leichen treiben sehen. Und Simon Dach stand wie gebrochen und atmete schwer. Sein Albert öffnete ihm das Hemd. Einzig Schütz behielt Haltung. Er war in seinem Sessel bei Tisch geblieben. Und sitzend riet er den Poeten, ihr Treffen fortzusetzen, den unnützen Jammer abzustellen. Ihre Mitschuld an dem Greuel sei vor Gott klein. Ihre Sache jedoch, die dem Wort diene und dem armen Vaterland nütze, bleibe groß und müsse ihren Fortgang finden. Er hoffe, dabei nicht gestört zu haben. Dann stand er auf und verabschiedete sich. Von Dach besonders, herzlich von Albert, von allen anderen mit einer Geste. Er sagte noch, nicht des schändlichen Vorfalles wegen, sondern weil es ihn eilig nach Hamburg und weiterziehe, reise er vorzeitig. Nach knappen Anweisungen, Dach schickte Gräflinge das Gepäck holen, nahm Schütz einige Schritte weit Gelnhausen beiseite. Man hörte den alten Mann freundlich reden, dem Tonfall nach gut zureden. Einmal lachte er, dann lachten beide. Als der Stoffel vor ihm auf die Knie fiel, zog ihn Schütz hoch. Er soll, was Harsdörfer später erzählte, zu dem Regimentsschreiber gesagt haben, er dürfe seine Lügengeschichten nie wieder mörderisch ausleben, sondern müsse sie beherzt niederschreiben. Lektionen habe ihm das Leben genug erteilt. Als Heinrich Schütz abreiste, wurden ihm, außer dem Planwagen, zwei kaiserliche Reiter bis Osnabrück als Geleit gestellt. Bei Fackellicht standen die Herren im Hof. Danach rief Simon Dach die Versammlung in die kleine Wirtsstube, wo wieder, als sei nichts geschehen, der lange Tisch stand. Das Treffen in Telgte, 16. Kapitel. O nichts, o Wahn, o Traum, worauf wir Menschen bauen, alles schlug in Jammer um. Die Spiegel malte das Grausen trüb, den Wörtern war der Sinn verkehrt, die Hoffnung darbte am verschütteten Brunnen. Auf Wüstensand gebaut hielt kein Gemäuer, einzig verlacht hatte die Welt noch Bestand, ihr falscher Glanz, des grünen Astes verheißene Dürre, das weißgetünchte Grab, die schön geschminkte Leich, der Ball des falschen Glücks. Was ist des Menschen Leben, der immer um muss schweben als eine Fantasie der Zeit? Solange der Krieg dauerte, doch seit den ersten, den Lissa-Sonetten des jungen Gryphius noch heilloser, war ihnen alles wie ohne Heil. So viele Lüste ihren Satzbau schwellten, so zierlich sie die Natur zu einer Schäferei reich an Grotten und Irrgärten frisierten, so leicht ihnen Klingwörter und Klangbilder von der Hand gingen und mehr Sinn aufhoben als gaben, es geriet ihnen die Erde in letzter Strophe immer zum Jammertal. Den Tod als Erlösung zu feiern, gelang selbst den minderen Poeten ohne Mühe. Geil nach Ehre und Ruhm sah man sie wetteifern, die Vergeblichkeit menschlichen Tuns in prächtigen Bildern zu fassen. Besonders die Jungen waren mit dem Leben ins Heilen schnell fertig. Doch auch den Älteren war der Abschied vom Irdischen und seinem Blendwerk dergestalt geläufig, dass man das Jammertalige und den Erlösungsjubel ihrer fleißig gegen mäßigen Lohn geschriebenen Auftragsgedichte als zeitmodisch empfinden konnte, weshalb Logau, der sich gern kühl auf Seiten der Vernunft hielt, seinen Spaß an den gereimten Todessehnsucht seiner Kollegen hatte. Mit ihm waren etliche gemäßigte Nachräder der These »Alles ist eitel« gelegentlich bereit, einander hinter das düstere Deckblatt in die heiter bebilderten Spielkarten zu gucken.